Die Maßnahmengesellschaft für Menschenrechte in Südkorea veröffentlichte am 14. August eine Untersuchung über die schockierende grausame Menschenrechtsverletzung in der südkoreanischen Armee. Gegenwärtig, so hieß es in der Untersuchung, wird in Südkorea aus Anlass der Entblößung der Misshandlung der Soldaten durch den Befehlshaber des 2. Operationskommandos der südkoreanischen Landstreitkräfte Kritik an der Menschenrechtsverletzung in der Armee immer stärker. Dieser Fall, bei dem die Soldaten wie Sklaven behandelt wurden, ist nur ein kleines Beispiel von allen schweren Menschenrechtsverletzungen. Mit den Untertiteln »Die katastrophalen Menschenrechtsverletzungen als Ergebnis der extremen Kriegs- und Wehrdienstmüdigkeit«, »Ausstellung der Menschenrechtsverletzung, wo der Zwang und die Gewalt schalten und walten« und »Die Armeeobrigkeit federt die Menschenrechtsverletzungen«, wurden in der Untersuchung die grausamen Menschenrechtsverletzungen in der südkoreanischen Armee anhand der Daten und Fakten ausführlich entlarvt. Zurzeit, so ging in der Untersuchung weiter, führt die südkoreanische Regierung die sogenannte Atomfrage und die Menschenrechtsprobleme in der DVRK verleumderisch im Munde, anstatt sich um die ernsthaften Menschenrechtsprobleme im eigenen Haus zu kümmern. Unangemessen forciert sie die Reform in der Landesverteidigung und beschäftigt sich wie verrückt mit der Auseinandersetzung mit den Landsleuten. Die südkoreanische Bevölkerung wird den verrückten Konfrontationsfanatikern und Menschenrechtsverletzern es nicht verzeihen, Kriegshetze gegen Nordkorea zu treiben, zahlreiche Jugendliche als Kanonenfutter für die fremden Kräfte zu benutzen und ihre Menschenrechte grausam zu zertreten. Sie wird unbedingt die Sünden der Regierung abrechnen.